1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung vor unserer kleinen Osterpause. Schön, dass ihr auch da seid. Und wie immer, freitags eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin hat den schönen Namen Dolores und ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Dolores, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ich führe ein Leben mit Puppen. Du führst ein Leben mit Puppen? Ja. Was heißt das? Das heißt, also meine Lebensgefährtin hat ein, das ist schon mehr als ein Sammlertick, ja? Sie führt mehr oder weniger das Leben mit Puppen und ich wohne halt mit ihr zusammen und führe es gezwungenermaßen auch. Das heißt, ihr habt sehr viele Puppen zu Hause? Sie, ja. Wie viele Puppen hat sie? Also, das ist schwer zu sagen. Ich denke, etwa 40 sind das hier. Geht ja noch. Ich hatte jetzt gedacht, da sind ein paar hundert Puppen. Naja, also die Wohnung ist schon ziemlich voll damit. Wie groß ist die Wohnung? Das sind 2,5 Zimmer. Ah ja, gut. Okay, dann ist das schon eine ganze Menge. Und ihr beiden wohnt zusammen? Richtig, ja. Ja, also dann sind das ja auch mehr oder weniger deine Puppen, zumindest du bist damit sehr eng konfrontiert mit ihnen. Ja, ja. Was sind das für Puppen? Das sind also ein paar Sammler-Barbies, aber hauptsächlich so Handspielpuppen von früher, wie man die auch kennt. Ah ja. Mhm. Warum hat deine Freundin so viele Puppen? Ja, das weiß ich auch nicht. Also anfangs dachte ich halt, das wären so einfach nur eine Sammelleidenschaft, aber das ist offensichtlich mehr. Und in den letzten 3 bis 4 Monaten war das, also hat das halt Ausmaße angenommen mit ihrem Leben. Es hat Ausmaße angenommen. Welche Art von Ausmaßen? Sie, sie spricht mit den Puppen, sie lebt mit den Puppen, die Puppen leben mit uns. Was heißt das? Was heißt das, sie lebt, oder was heißt das, ihr lebt mit den Puppen? Die Puppen essen mit uns, sie gehen ins Bett, wenn wir ins Bett gehen, sie gehen mit ihr zur Arbeit, also das ist nur eine Puppe. Das heißt, wenn ihr beiden Mädels, wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Seit 3 Jahren. Ja, so, wenn ihr beiden Mädels euch an den Esstisch setzt, dann setzt ihr dazu Puppen? Richtig, dann sitzt da die Puppe auf ihrem eigenen Stuhl, ja. Und kriegt die dann auch einen Teller? Nee. Das nicht. Und die sitzt einfach da und sitzt dann da. Richtig. Und deine Freundin spricht mit den Puppen oder jetzt auch der Puppe, die am Tisch sitzt? Ganz genau, ja. Und das ist auch sehr ausgeprägt und sie behandelt sie wirklich, als säße da jetzt eine Freundin. Was spricht sie denn mit den Puppen? Über alles. Das kann sein, ja, heute ist der Bus zu spät gekommen, ich war zu spät zur Arbeit. Oder es kann sein, dass ich wieder irgendwas nicht gemacht habe im Haushalt oder ähnliches. Es ist wirklich alles. Dann erzählt sie der Puppe, die Dolores hat heute wieder nicht, den Müll runtergetragen. Richtig, so ja. Was. Und du? Wie verhältst du dich dann? Ich bin jedes Mal wieder sprachlos. Und also ich habe ihr halt auch schon des Öfteren gesagt, dass ich damit nicht umgehen kann. Und dass ich das halt auch nicht als, naja, was heißt normal, aber nicht als normal ansehen kann. Und dass es mir halt unheimlich schwerfällt, weil das ist ständig jemand mit in der Wohnung, obwohl wir eigentlich alleine sind. Du hast gerade schon gesagt, wie lange ihr zusammen seid. Wie lange wohnt ihr denn schon zusammen? Seit 2,5 Jahren. Ja. Und das ist jetzt wirklich in der letzten Zeit so extrem geworden. Ja. Obwohl der Puppentick vorher schon da war. Ja, richtig. Es war halt so sammeln. Ich habe ihr sogar noch welche geschenkt, weil ich dachte, ich mache ihr damit eine Freude. Ja. Aber im Nachhinein würde ich sagen, also ist das keine Freude, sondern ich habe mir damit selber keinen Gefallen getan. Ja. Du sagst, die Puppen gehen auch mit ins Bett. Ja. Wie viel? Das ist immer nur eine. Also sie hat da ein Erbstück der Oma, das ist dieser überall bekannte Kasper. Und das ist eigentlich so ihre Hauptpuppe, sage ich mal. Die geht mit zur Arbeit. Ist das wirklich ein Kasper oder heißt die Puppe nur Kasper? Nein, das ist so eine richtige altertümliche Kasperle-Puppe, Handspielpuppe, wie aus dem Puppentheater. Ach so. Und die liegt dieser, wenn es nicht so fast ernst wäre, klingt es ja schon eher bizarre. Die liegt dann, der Kasper liegt dann mit euch Mädels im Bett. Ja, richtig, aber auf ihrer Seite, weil sie Angst hat, also sie kann da auch richtig reininterpretieren, dass die Puppe, also sie ist eifersüchtig auch auf die Puppe, wenn sie zum Beispiel zu nah an mir dran ist. Das heißt, die Puppe muss auf ihrer Seite zum Nachttisch hinliegen. Ihr beiden seid lesbisch? Ja. Ihr habt auch Sex? Ja. Ja. Liegt der Kasper auch neben euch, wenn ihr Sex habt? Ja. Und musst du da auf gewisse Dinge achten, dass du ihn nicht anfasst oder dass er nicht irgendwo hinguckt, wo er nicht hingucken soll oder sowas? Also anfassen tue ich die Puppen schon seit längerem nicht mehr, weil sie da sehr aggressiv reagiert. Mhm. Und also ich versuche es dann immer nicht zu beachten. Ja. Wie alt ist deine Freundin? Sie ist auch 22. Ach, 22. Mhm. Du versuchst mit ihr vernünftig darüber zu reden, dass das doch alles richtig, ein bisschen das Normale überstiegen hat, was sie da macht. Und wie reagiert sie dann? Sie wird dermaßen aggressiv. Also wir hatten jetzt am Dienstagmorgen den absoluten Höhepunkt diesbezüglich und seitdem spricht sie kein Wort mehr mit mir, weil ich ihr halt gesagt habe, dass ich das für wirklich nicht mehr sehr normal halte. Ja. Und sie das irgendwie, also ich wollte ihr jetzt nicht mit dem Wort Therapie oder ähnliches kommen, ja, aber ich habe ihr halt gesagt, dass da irgendwas gemacht werden muss, weil es halt einfach nicht, also es ist auch nicht mehr erträglich, wirklich. Ja. Diese 40 Puppen in den zwei Zimmern, die müssen doch irgendwie abgestaubt werden oder ein bisschen. Das macht sie, ja. Das mit macht großer sie. Hingabe, ja. Mhm. Und wo befinden sich die Puppen überall in den Zimmern? Also es haben ein paar spezielle sitzen auf dem Sofa mit festem Platz, andere sitzen im Regal. Auch ja, mit festem Platz? Mit festem Platz, ja. Nimmt den darf sie, man auch nicht verrücken. Nimmt sie Kasper auch mit zur Toilette? Richtig, ja. Auch? Ihr ständiger Begleiter, ja. Und sie kündigt auch alles an, was sie macht und da kommt diese Puppe dann auch mit hin. Wo ist deine Freundin jetzt gerade? Sie ist jetzt gerade noch bei der Nachtschicht und da ist diese Puppe auch mit bei. Kasper? Ja. Hat Kasper auch noch einen Namen? Nein, das ist wirklich nur die Kasperle-Puppe. Das ist die Kasperle-Puppe. Mhm. Also das ist dann mehr so eine Puppe aus einem Puppenspiel, kann man sich das richtig vorstellen. Richtig, ja. Ansonsten sind es aber eher normale Puppen, ne? So habe ich es mir jetzt gerade. Die sehen auch ganz normal aus, ja. Ja. Mhm. Mhm. Das ist ja wirklich heftig, muss ich ja sagen. Ja, es ist auch sehr anstrengend für mich. Das ist auch wirklich ein bisschen Psycho, oder? Ja, vor allem sie hat halt sonst, eigentlich ist sie eine ganz normale Frau, also sie ist wirklich, sie macht das, was andere machen. Sie ist sehr aufgeweckt, sie ist lebensfroh, alles Mögliche. Sie hat wirklich nur diesen sehr ausgeprägten Tick. Du kennst sie ja nur schon eine ganze Weile. Mhm. Was glaubst du, was da seelisch hintersteckt? Dass sie sich, ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Irgendwas muss es ja sein, wenn man sich in so eine Welt hineinsteigert. Und vor allen Dingen hineinsteigert, während man mit der Freundin zusammenlebt. Ja. Wenn sie jetzt ganz alleine wäre, könnte man das ja noch irgendwie noch nachvollziehen, dass man sich irgendwie in so eine Fantasiewelt hineinbegibt. Aber du bist ja da. Ja, richtig. Und es wären auch Freunde und Familie da, aber die haben sich halt schon abgewandt, da wir halt auch in unsere Wohnung, also ich traue mich hier keinen mehr mit einzuladen, da es darf ja niemand da und da sitzen, ja, da ja halt jeder da so schon seinen festen Platz hat von den Puppen. Ach so. Ja. Also wenn ich jetzt zu euch zu Hause käme, könnte ich mich nicht einfach irgendwo hinsetzen, wo ich gerne möchte? Nee, da müsste dann erstmal ein Platz gefunden werden und das wäre mir halt auch sehr unangenehm. Ja. Ist es so weit, dass du den Eindruck hast, die Puppen oder Kasper ist deiner Freundin wichtiger, als du es ihr bist? Ja, die Frage wurde mir vorhin auch schon gestellt, also das habe ich sie so noch nie gefragt. Ich denke auch, da würde ich wieder eine dementsprechend aggressive Reaktion bekommen, das weiß ich nicht. Hm. Aber so wie du das gerade geschildert hast, fühlst du dich ja schon sehr an den Rand gedrückt. Ja. Hm. Und irgendwo höre ich daraus ja erstmal Unverständnis, was ja auch klar ist, auch so ein bisschen Eifersucht deinerseits auf die Puppen. Nee, das ist vielmehr Eifersucht ihrerseits, wenn die Puppe wirklich, also sie interpretiert da manchmal Dinge rein, dass die Puppe sich zu mir mehr hingezogen fühlt oder sich bei mir wohler fühlt. Und das ist halt wirklich, also ich habe da gar keine Verbindung zu. Ja, also ist finde ich, ein absoluter Fall für einen Therapeuten. Und ich glaube, jeder gute Therapeut reibt sich da die Hände und wird spekulieren, was das ist, welche Symbolik die Puppen haben und warum deine Freundin sich da so hineinsteigert. Es ist mit Sicherheit auf irgendetwas Gravierendes zurückzuführen, bin ich ganz sicher. Mhm. Und es ist ja interessant, dass das erst in der letzten Zeit, so wie du es gesagt hast, so dramatisch sich entwickelt hat. Ja. Und es ist halt auch nichts Gravierendes passiert. Also wir leben so wie auch vor einem Jahr und es ist eigentlich nichts Gravierendes passiert in dem Leben. Aber die Puppen sammeln, das tut sie schon viele, viele, viele Jahre, schon als sie Mädel war, noch? Ja, das hat sie auch über ihr Teenageralter, da hatte sie, das fand sie halt schon immer schön. Ja. Ja, das ist jetzt natürlich deine Rolle wieder, Dolores. Wie weit machst du es mit und wann sagst du, pass mal auf, jetzt reicht es mir. Das ist mir ein bisschen zu crazy. Das mache ich nicht mit. Geh zum Therapeuten oder ich gehe. Mhm. Also irgendwann, wenn ich mich in deine Rolle versetze, würde mir da auch die Hutschnur platzen. weil ich mir reichlich bescheuert vorkäme, wenn sie mit Kaspar immer redet. Richtig, zumal ich wirklich gar keine Beziehung dazu habe. Ja, ja. Also in Ehren, Hobby in Ehren, richtig, dass man Spaß an Puppen hat, okay. Muss man auch nicht teilen, aber das ist ja, jeder hat so seinen Tick für irgendwas. Aber das ist ja schon, das ist pathologisch, finde ich. Das ist pathologisch. Ich würde dir gerne meine Psychologin geben, die dir vielleicht mal einen Tipp geben kann, was du wiederum deiner Freundin vorschlägst. Wenn sie es natürlich ausschlägt, gut, dann musst du für dich entscheiden, welche Konsequenzen du daraus ziehst. Ich meine, es wäre absurd, wenn eure Beziehung, eure Liebe wegen dieser Puppen kaputt ginge. Ja, na, ich habe auch schon überlegt, mich von ihr zu trennen deswegen. Ja, ja, klar, sicher. Irgendwann, wie steht's denn mit den Gefühlen zu deiner Freundin? Die sind nach wie vor da. Die sind da, aber es ist gestört durch diese ja, sehr. Puppengeschichte. Ich bin mal gespannt, was meine Psychologin dazu sagt. aber wie gesagt, das ist für dich nicht witzig, ne? Das klingt für einen Außenstehenden im ersten Moment ein bisschen sehr abwegig, aber... Ja, am Anfang fand ich das auch niedlich, wie sie sich mit Hingabe um die Puppen gekümmert hat, aber irgendwann wurde es mir dann wirklich zu viel. Haben die Puppen auch Kleidchen eigentlich an? Ja, natürlich, und? Aber die werden nicht gewechselt, die sind alle so wie sie. Achso, die werden abgestaubt mal und das war's. Richtig, ja, ja. Ja. Kauft sie sich auch neue zurzeit noch? Ja, aber schon deutlich weniger. Ja. Also die absolute Nummer eins ist Kaspar. Ja, und ja. Ich weiß auch nicht warum. Also es ist ein Erbstück der Oma und ich denke mal, vielleicht hat es irgendwas damit zu tun. Vielleicht, ja. Ja. Ja, also ich finde, dass du irgendwo da eine Trennlinie oder einen Strich ziehen musst, bis hier und nicht weiter. Und wenn, dann musst du auch die Konsequenzen daraus ziehen. Ja. Ich würde da bekloppt bei sowas, muss ich dir sagen. Ja, ja, ich nage auch schon am Zahnfleisch. Ja. Aber dennoch wäre es natürlich gut, wenn du richtig auf den Tisch schaust, dass du ihr auch einen Vorschlag machen kannst, pass auf, mach das und das, auch wenn sie es nicht macht, aber dass du zumindest den Vorschlag gemacht hast. Mhm. Dafür rufen wir dich zurück und okay. Du bekommst noch einen hoffentlich guten Tipp von meiner Psychologin. Okay, ja. Alles Gute, Dolores. Ja, vielen Dank. Du legst auf, wir melden uns gleich. Alles klar, tschüss. Danke. Ciao. Das hat man auch noch nie, ne? Das habe ich noch nie hier gehört. Jemand, der mit Puppen lebt. Ich hatte ja mal eine Katzenfrau. Die, vielleicht erinnern sich die Stammzuschauer und Zuhörer, eine Frau, die sich in eine Katze verwandelt nachts, auch so ein Katzenkostüm anzieht und dann auf allen Vieren durch die Wohnung schleicht und in den Garten und aus einem Napf dann das Essen zu sich nimmt und so. Das war auch sehr, sehr bizarr, aber Puppen, so haben wir es noch nicht gehört. So, weiter geht es mit der Birgit und Birgit ist 46. Guten Morgen, Birgit. Hallo, Birgit. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Erstmal freue ich mich, weil ich mit dir mal sprechen kann. Und zwar geht es um folgende Themen. Ja? Gestern hatte ja bei dir eine Dame angerufen, und zwar mit 80.000 Euro Schulden wegen Beratung der Spiritualität. Genau, die hatte die hat bei so Kartenportalen, Kartenlegerportalen angerufen, ja. War in einem... Ja, in einer schweren Sucht, so habe ich das schon empfunden, und 80.000 Euro mittlerweile Schulden und vorbestraft und alles ganz grauselig. Ja. Ja, und zwar hatte ich die Stimme erkannt von dieser Frau, weil ich, sage ich mal, vor 2,5 Jahren sowas auch schon mal gemacht habe. Also du warst auf der anderen Seite? Ja. Du warst Kartenlegerin? Ja. Und hast es angeboten? Ich habe das angeboten. Wie, hast du die Stimme von der Anruferin gestern hier erkannt? Ich habe die Stimme erkannt, ach, ja. Das ist ja, habe die Dame aber auch schon mehrmals darauf hingewiesen, weil das ist eine Dame, sage ich mal, die sucht immer irgendwo Bestätigung. Ne? Die kriegt ihr Leben nicht auf die Reihe und fragt dann wegen finanzielle Sachen, was sie da Probleme hat. Mhm. Und ja. Ja, dann beschreib du das doch mal von der anderen Seite. Also du bist Kartenlegerin auf so einem Kartenlegerportal. Nee, ich war Kartenlegerin. Oder warst du? Ich habe nachher aufgehört aus gesundheitlichen Gründen, weil ich das einfach nicht mehr konnte. Ich sage ja, ich frage dich jetzt ganz provokant, ich sage ja, das ist alles Humbug. Was sagst du? Ich sage, das ist Humbug, es ist Betrug. Das sagst du auch, obwohl ja, du es gemacht hast? Ja, das sage ich auch. Ja. Wie lange ja. hast du es gemacht? Ich habe das gemacht fast 2,5 Jahre. Und habe jetzt ein Jahr aufgehört, weil ich war so aggressiv nachher und meine ganze Haut hat gejuckt. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Hattest du denn in irgendeiner Form eine Vorbildung, wie man sowas macht? Oder hast du dich da reingearbeitet? Ich denke mal, das ist das Gleiche, was du machst. Man muss den Leuten, ich sag mal, du bist sehr direkt, ne? Aber die Leute suchen ja irgendwo Bestätigung. Meistens geht es um die Liebe, meistens geht es um Finanzielles, um Hausverkauf. Es geht auch, sage ich mal, um Dinge, die man nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel, wenn Leute anrufen, wann stirbt mein Partner? Ja. Ne? Ja. Ja. und wann verkaufe ich mein Haus, finde ich eine Wohnung, also du hast wie geht es finanziell weiter, wie geht es in der Liebe weiter. Du hast nur intuitiv geantwortet und was du da in den Karten gesehen hast, das ist alles Quatsch. Nein, das ist alles Quatsch. Alles Quatsch. Also ich hatte 4 pseudonyme Namen auf einer Hotline. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Monika gesprochen habe und die Monika war jetzt angeblich mit dem Gespräch nicht zufrieden, weil sie die Bestätigung nicht bekommen hat, dann hat sie mich zum Beispiel wieder angewählt mit Isabel. Ja. Und dann habe ich ihr dann die Bestätigung gegeben, da war die Stunde um. Wenn ich aber gesagt habe, du achte auf deine finanziellen Sachen und achte auf dein Telefonierverhalten, dann habe ich dann direkt von der Firma eine E-Mail bekommen. Das geht nicht, das darf ich nicht sagen. Woher wusste die Firma das denn? Weil die das hören, die hören Gespräche ab. Ach, die machen Kontrolle. Die machen die nur mal so stichweise Kontrollen? Ja, es kommt drauf an, wie lange du da bist. Es kommt auch immer auf den Durchschnitt drauf an. Und so niedriger der Durchschnitt ist, umso mehr machen die Kontrolle und gucken, wo dran liegt es. Aha, also hast du einen auf den Deckel bekommen, als du die Frau quasi ein bisschen gewarnt hast. Wie bist du überhaupt zu dieser ganzen Angelegenheit gekommen? Durch eine Freundin, die hat das von zu Hause aus gemacht, die sagt, das ist ganz praktisch, ich brauche nicht raus, ich verdiene Geld dabei. Mhm. Und da war ich einfach neugierig, ich gesagt, ja komm, mache ich das auch mal. Ne? Mhm. Ja? Und ich hatte damals zu der Zeit hatte ich dann keinen Job, mein Mann, der arbeitet zwar, aber ich hatte keinen Job gehabt. Und dann hat sie gesagt, ja komm, ich zeig dir das mal, wie das geht im Internet, habe mich dann darüber angemeldet, also mein Name, Anschrift, Adresse, was ich machen möchte. Hast du dich denn dann so in Sachen Karten doch ein bisschen eingearbeitet oder gar nicht? Nee, gar nicht. Gar nicht. Aber wenn man das im Fernsehen, wenn ich da schon mal beim Zappen hängen bleibe, dann sieht man da irgendwie ein Herzbube und dann interpretieren die in Herzbube das und das rein. Ist das alles Fantasie? Das ist Fantasie, also jeder interpretiert in einen Herzbuben was er geil will. Das ist der Herzensmann und das ist ihr Herzensmann, den sie im Kopf hat oder den sie gerne möchte oder mit dem sie gerade zusammen ist. Ja. Und das interpretiert man aus dem Alltag her, ist auch so eine selbere Beziehung her. Ne? Wenn man Probleme an der Beziehung hat, muss man das irgendwie selbst klären. Und das sind Menschen, sag ich mal, die in der Vergangenheit, sag ich mal, irgendwie Partnerschaftsschwierigkeiten haben oder die Beziehung nicht fähig sind. Ja, genau. Oder ein Problem jeglicher Art irgendwie drinstecken. Mhm. Würdest du sagen, dass dieses gesamte Astro-TV auch, das hat ja oftmals mit Kartenlegen zu tun, nicht immer mit Kartenlegen, dass das alles Quatsch ist? Das ist Quatsch, ja. Sag ich ganz offen und ehrlich, alles, das ist Quatsch. Jetzt haben sie eine neue Sendung gemacht, die heißt Kosmetika TV, die hängt mit Astro TV zusammen. Die Kunden denken halt, das ist wieder eine neue Sendung, jetzt rufe ich da mehr an. Ja. Und ist im Endeffekt dasselbe. Du hast ja dann auch Kolleginnen von dir kennengelernt, die das auch machen. Waren das auch Frauen, die im Prinzip gar keine Ahnung von diesen Sachen hatten? Nein, Alle geblufft? Alle geblufft, alle. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Das ist ein System, was dahinter steckt, das hat nur mit Geld zu tun. Nur mit Geld zu tun. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Nur hast du es ja doch eine ganze Weile gemacht. Hattest du nicht ein sehr großes, schlechtes Gewissen? Ich hatte ein schlechtes. Ich bin da davon krank geworden. Was genau hast du bekommen? Ja, ich bin davon krank geworden, weil ich manche Fragen einfach nicht verstehe. Die haben für mich keinen Sinn ergeben. Ja? Manche Sachen konnte ich einfach nicht wiedergeben. Ich bin aggressiv geworden. Hm. Mein Mann hat gesagt, hör da auf, du wirst davon verrückt. Ich konnte nachts nicht schlafen, weil ich einfach, wie können Leute so Fragen stellen oder welche Fragen so Sachen erzählen? Ja? Was zum Beispiel? Ja, was zum Beispiel? Zum Beispiel, erzählen Sie mir, der Partner liegt im Sterben, wann stirbt er, wann kriege ich das Geld, kriege ich das Testament? Weißt du, das sind alles so persönliche Sachen. Ach, sowas haben die gefragt. Auch. Ja, sowas haben die gefragt. Oder zum Beispiel, die stecken in eine Beziehung und der andere Partner steckt in eine Beziehung und die möchten gerne wissen, wie es weitergeht, möchten sich aber nicht trennen aus finanziellen Gründen, möchten aber trotzdem fremdgehen, wie das weitergeht, kann sie sich von dem trennen, hat sie dann Gewinn durch und alles so Sachen und auch mit Kindern und also ich konnte das nachher nicht mehr, ich konnte das nicht mehr ertragen. Und jedes Mal hast du improvisiert und einfach irgendeinen Kram vor dich her gesagt. Ja, manchmal war ich auch sehr dominant in der Stimme, ne? Wo die Leute dann, sag ich mal, aufgelegt haben, ne? Und sich dann, die Leute können ja so ein Profil dann abgeben, du stehst ja dann im Internet mit einem Foto Und dann haben sie dann reingeschrieben, ja, die Beratung wäre nicht kompetent gewesen und sie würden mich also nicht weiterempfehlen. Mhm. Ja, ne? Und eine Stunde später haben sie mich dann über einen anderen Namen angerufen. Da haben sie aber dann reingeschrieben, im anderen Profil, was die Beratung sehr kompetent war, sehr zufriedenstellend war. Gab es da auch Tricks oder wurdest du dazu angehalten, die Leute so lange wie möglich in der Leitung zu halten? Ja. Also wenn das Gespräch immer eine Stunde ging, eine Stunde wird das automatisch gekappt, dieses Gespräch, dann war das immer ein guter Durchschnitt. Ja. Ne? Wenn das Gespräch aber jetzt zum Beispiel mal 10 Minuten ging oder 9 Minuten ging, ne? Und ich habe dann irgendwas gesagt, was die gehört haben, was nicht so ganz kurz ist, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, du hast ja schon mehrere Kartenlegerinnen angerufen, weil ich die ja schon kenne von der Stimme her. Und die sagt dann, ja, das stimmt. Und sie fragt dann wen finanziell, dann sage ich mir auch, hallo, die ruft hier an und hat finanzielle Probleme. Ja. Dann würde ich doch erstmal gucken, was ich mit meinem Geld klarkomme. Und dann sage ich ihr schon, achte auf dein Telefonierverhalten. Und 2 Tage später kriegte ich dann eine E-Mail über mein E-Mail, stand dann drin, diese Beratung wäre nicht kompetent gewesen und jeder Kunde hat das Recht, eine kompetente, ehrliche Beratung zu bekommen. Jetzt nochmal eine Frage zu deiner Krankheit. Du sagst, du bist davon krank geworden. Ja. Was heißt konkret krank? Seelisch krank oder körperlich? Seelisch. Ich kann die ganzen Fernsehsendungen kann ich nicht mehr sehen, da fange ich an zu weinen. Auch wie die Leute da Fragen stellen, wenn man da mal richtig zuhört, ne, und die Leute sagen dann, nee, das stimmt nicht, dann drehen die das Gespräch so um, dass das zum Stimmen kommt. Und die Leute merken das nicht. Und das macht mich krank. Ich habe Hautjucken gehabt, ich habe Hautausschlag gehabt. Immerhin hast du es 2 Jahre ausgehalten, ne? Über 2 Jahre. Ja, aber weil mir das am Anfang habe ich darüber gelächelt. Was verdient man denn als professionelle Kartenlegerin im Fernsehen oder im Internet? Also ich sag mal jetzt nicht im Internet, das wird ja von zu Hause aus gemacht, das geht über das Telefon, die schalten dann die Nummer frei, damit die Leute mich erreichen können. Ne? Also jeder Berater verdient da, sage ich mal, so 21 Cent pro Minute. Was kommt da im Monat so raus? Dann kann man sich das besser vorstellen. Leben kann man davon nicht, 600-700 Euro. Ja. Es gibt natürlich Leute, die arbeiten 24 Stunden durch, die haben im Monat, haben die 8000 Minuten. Aber ich sag mal, so 1300 Euro kann man schon verdienen. Als du dann ausgestiegen bist, ging das so reibungslos oder gab es da Schwierigkeiten mit dem Anbieter? Was heißt Schwierigkeiten mit dem Anbieter? Ich habe mit dem Anbieter mal gesprochen, habe gesagt, dass ich das also nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Ja, dann haben sie dann gesagt, sie würden mit dem PIN sperren, ich wäre sowieso nicht kompetent. Und ich hätte die Leute immer darauf hingewiesen, auf gewisse Sachen, die ich nicht zu sagen hätte. Die waren froh, dass sie dich los waren dann. Ja. Haben die dich irgendwie so in die Zange genommen nach dem Motto, sie dürfen nicht auspacken und wie du sagst richtig, irgendwas in der Öffentlichkeit? Man muss ja auch eine Verzichterklärung unterschreiben, wenn man auf so eine Hotline arbeitet, was man nichts weitergeben kann. Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt 4 Namen, du kannst mich anrufen oder da anrufen oder zum Beispiel, was wir verdienen oder was das pro Minute kostet. Das wird ja teilweise, wird das ja angesagt, ne? Aber über die 800er Nummer können die sich ja auch einwählen. Wenn die Leute die 900er Nummer gesperrt bekommen haben, dann wird das über Bankeinzug eingezogen. Und die haben ja meistens dann keine Höchstgrenze, die können ja 3 Stunden mit dir telefonieren. Also du bist bedient, was diese ganze Sache anbelangt? Nee. Ja, das war's für dich, was das betrifft. Ja. Und das war interessant, mal von der anderen Seite zu hören. Also das ist vollkommen alles Betrug. Die Leute, sie gehen ins Unglück damit, die bezahlen. Ich höre, Frauen leiden, auch im Privaten. Mittlerweile habe ich auch Leute im Privaten, die ich so über das Internet mal kennenlerne. Ne? Also unter 8.000, 9.000 Euro im Monat gehen die da gar nicht raus. Ja, und die Anruferin gestern, da ging es ja nur sehr schlecht. Das waren, glaube ich, fast 80.000 Euro Schulden. Ja, mit dieser Frau habe ich 5 Mal gesprochen und habe sie darauf hingewiesen. Ja. Und die haben mich, der Operator hat mich darauf hingewiesen, was ich sowas nicht zu sagen habe. Und nicht das Recht dazu habe, das zu sagen. Wir haben uns gestern auch noch eingehend mit ihr beschäftigt und ihr noch versucht zu helfen. Aber die wird das weiterhin machen. Birgit, ich danke dir für deine Äußerungen und für die Sichtweise, dass wir das mal von der Seite hören. Vielleicht meldet sich auch noch jemand von den Anbietern, dann haben wir natürlich auch ein offenes Ohr wiederum für die andere Seite. Aber ich danke dir für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Ja, wünsche alles Liebe. Danke, tschüss, danke schön, tschüss. So, ihr Lieben, ich muss mal jetzt zwischendurch etwas sagen, weil am Ende der Sendung könnte es sein, dass es sehr eng wird und dann ist das so gehetzt. Also erstmal möchte ich euch sagen, dass wir eine kleine Osterpause machen und am 12. April wieder da sind. Und dann möchte ich oder muss ich leider etwas sagen. Heute verlässt mich nach 5 Jahren meine Redakteurin Katrin Paulsen. Das bedauere ich ausgesprochen. Katrin hat jede Nacht mit mir hier im Hintergrund diese Sendung gestemmt und sie hat eine hervorragende Arbeit gemacht und war eine äußerst zuverlässige Kollegin. Und jetzt verlässt sie uns leider, was, wie gesagt, mir sehr leid tut, aber die Dinge sind halt so in der Entwicklung und jeder geht dann auch seinen eigenen Weg oder einen anderen Weg dann weiter. Ich möchte der Katrin auf jeden Fall alles Gute wünschen und viel Erfolg in ihrem neuen Job und bedanke mich für die sehr, sehr schönen und sehr guten 5 Jahre, liebe Katrin. So, jetzt machen wir aber weiter hier und zwar mit Petra und Petra ist 56 Jahre alt. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Petra, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es, ich brauchte einen Rat von dir und zwar geht es um meine Ehe. Ja. Ich bin seit 20 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ja. Und war Liebe auf den ersten Blick und war die ersten 10 Jahre waren super. Mhm. Und habt ihr Kinder? Er hat 2 aus erster Ehe und ich habe 3 aus erster Ehe. Aber ihr beiden habt keine gemeinsam? Nein, gemeinsam haben wir keine. Mhm. Mhm. Ich bin 98 operiert worden. An was? Am Unterleib. Ja. Am Schwer habe ich auch gelegen. Aber der Arzt hat mich wohl verkehrt behandelt. Und ich habe seit 11 Jahren keinen Sex mehr mit meinem Mann. Aufgrund dieser Operation? Ja, der Arzt, wir waren hinterher noch ein paar Mal da. Der sagt, da wäre alles in Ordnung. Und ich habe bestimmt 10, 12 andere Ärzte konsultiert. Und mir konnte jedenfalls keiner helfen. Wir haben es immer wieder probiert, aber ich habe wahnsinnige Schmerzen. Ja, Petra, lass mich noch fragen, was genau wurde denn da operiert? Und warum wurde eine operiert? Eine Totaloperation. Eine Totaloperation. Ja, meine Gebärmutter sah ganz schlimm aus. Die wurde meinem Mann hinterher gezeigt. Also er hatte mir schon, ich hatte 1,5 Jahre vorher Dauerbluten. Mhm. Und der Arzt hat mir schon keine Hoffnung mehr gemacht, dass es kein Krebs mehr sein, weil ich nicht ins Krankenhaus wollte. Ja. Ja. Aber die Operation ist dann insofern gut verlaufen zunächst? Ja, bis auf einen Kreislaufzusammenbruch und einen kleinen Nierenversagen war aber so alles in Ordnung hinterher. Ja. So, und jetzt habt ihr so viele Jahre keinen Sex mehr miteinander. Ja, wir haben zwischendurch immer wieder probiert, aber weil es ging einfach nicht, weil ich hatte jedes Mal Schmerzen. Ich habe geschrien vor Schmerzen. Mhm. Und du hast dich untersuchen lassen von einem Gynäkologen, woher das kommen könnte? Ja. Und die finden nichts? Nein, die finden nichts. Und also organisch ist alles soweit in Ordnung? Ja, untenrum jedenfalls, ja. Ja, das heißt, die Schmerzen sind ausgelöst durch eine seelische Komponente, oder? Nein, ich merke es ja, ob ich Schmerzen habe oder nicht. Du hast Schmerzen? Ich habe Schmerzen, ich habe große Schmerzen sogar. Wir haben es ja auch ein paar Mal immer wieder probiert. Und ja, ich meine, abends mal zusammen ein Glas Rotwein getrunken, ne, und so abgelenkt, dass ich mich ja nicht verkrampfe oder was. Und es geht nicht. Mhm. Wie reagiert denn dein Mann darauf? Ja, der war sehr liebevoll und rücksichtsvoll die ganzen Jahre und alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinem Mann in dem Sinne auch einen Freibrief gegeben. Ich habe ihm gesagt, wenn das bei mir nicht geht, er ist auch nur ein Mann. Er ist 9 Jahre jünger als ich und er kann gerne den Sex sich bei anderen Frauen holen. Oh, das ist eine große Geste, wenn du das so sagst. Ja, war ja auch eine große Liebe bei uns. Hat er das denn auch gemacht? Ich wusste jedenfalls nichts davon. Und dann, Entschuldigung. Ja, es geht dir nahe, ne? Ja. Also irgendwas ist da rausgekommen jetzt, dass er das doch macht, oder? Ja. Mhm. Ich habe vor 6 Monaten ungefähr, bin ich zum Briefkasten gegangen und habe einen Brief rausgeholt. Ja. Der war an meinem Gericht vom Jugendamt. Ja. Da musste ich erfahren, dass mein Mann ein uneheliches Kind hat. Und das Kind ist entstanden? Das ist schon 9 Jahre alt. Das ist schon 9 Jahre alt. Und hat er dann erzählt, wie der Kontakt zu dieser Frau aussah oder aussieht? Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch eine SMS bekommen. Ich weiß nicht, woher die Frau meine Telefonnummer hat. Sie hat so geschrieben, ich hab immer gesagt, ich sage nichts. Aber wenn er sich, der hat sich seit März nicht mehr hier gemeldet, wenn er sich jetzt nicht meldet, dann kannst du auch ruhig wissen, dass wir zusammen ein Kind haben. Aber du hast das vor 6 Monaten erfahren. Ja, durch den Brief vom Jugendamt, der im Briefkasten war. Du hast den Brief einfach so aufgemacht, ohne dir was dabei zu denken. Ja, wir machen immer gegenseitig die Post auf. So, und du hast nicht mit ihm darüber gesprochen? Doch, danach schon. Danach schon, und was sagt er? Er hat ja wohl schon öfter Briefe gekriegt, hat er mir auch gesagt, die hat er einfach zerrissen. Ja, und was sagt er jetzt so zu allem? Ja, das war eine Kurzschlussreaktion. Ich muss aber dabei sagen... Was war eine Kurzschlussreaktion? Dass er das gemacht hat. Dass er das gemacht hat. Das rührt aber auch woher. Ich muss dir auch sagen, woher das rührt. Ich habe damals seinen Onkel, der lag ganz schwer, seinen Opa, der lag ganz schwer. Hm. Ich habe bei den Großeltern die Wohnung sauber gehalten, ich habe den Opa verpflegt. Hm. Der hat nachher schon Windeln getragen, der hat sich nur von mir die Windeln wechseln lassen, alles nicht von seinen Kindern, weil ich war rund um die Uhr immer bei ihm. Ja. Und wie der dann im Sterben lag, dann bin ich von seinem Onkel vergewaltigt worden. Das ist jetzt noch eine neue Geschichte. Ja. Weiß dein Mann das? Jetzt weiß er das, ja. Aber ich habe 8 Monate lang gar nichts gesagt. Ich hab mich in dem entsprechend wohl verhalten. Ich habe mich... jetzt habe ich das gar nicht richtig verstanden. Wann hat diese Vergewaltigung stattgefunden? Wo sein Opa im Sterben lag. Wie lange liegt das zurück? Seit 93. 93. So, aber... Das hat ja, die eine Geschichte hat ja mit der anderen nichts zu tun. Nein, aber das ist für ihn der Grund gewesen, weil ich ihm das ja auch nicht gesagt hatte. Erst 8 Monate lang habe ich das ja verschwiegen. Und er hat sich immer gewundert, weil ich so, was heißt stur, ich war so. Aber du hast es deinem Mann dann später doch erzählt. Nach acht Monaten. Diese Vergewaltigung hat stattgefunden, als du schon solche Schmerzen beim Sex mit deinem Mann hattest. Das war die Zeit. Oder bringe ich das jetzt durcheinander mit den Jahreszahlen? Nee, das stimmt gar nicht. 98 war erst die Operation. Ne? 98 war die Operation. Okay. So, jetzt lassen wir mal, sonst kommen wir ganz durcheinander. Jetzt will ich erst mal wissen, wie der Stand der Dinge mit deinem Mann ist. Der hat ein uneheliches Kind, das ist 9 Jahre alt. Ja, und das ist gezeugt worden in der Zeit, wo ich vergewaltigt wurde. Das ist mein Problem. Warum ist das Problem? Ja, weil er... Das macht mir seelisch so zu schaffen. Aber Moment mal, wenn das Kind 93 gezeugt wurde, dann muss es älter sein. Nein, 93 ist der Opa gestorben. Ja, wir kommen jetzt ein bisschen durcheinander mit den ganzen Zahlen. Ich möchte jetzt wissen, hat dein Mann im Moment Kontakt mit dieser Frau? Nein. Das Kind ist 9 Jahre alt. Das Kind ist gezeugt worden in der Zeit, als ihr so große Probleme hattet mit dem Sex. Nein, ich bin ja jetzt 98 operiert worden. Ja, aber das Kind ist 9 Jahre alt. Ja. Ja. Also ist das Kind 2001 geboren. Ja. Also. Jetzt können wir aber ein bisschen sehr durcheinander, ne, mit den Zahlen. Was sagt denn dein Mann generell zur Situation zwischen euch beiden im Moment? Ja, was soll er sagen? Ich habe gesagt, ich möchte eine getrennte Wohnung, dass wir jeder eine getrennte Wohnung nehmen. Ich wollte mich eigentlich von ihm trennen. Da ist ja auch noch eine andere Geschichte, der war mit einer anderen Frau in Urlaub. Stopp, sag mir mal, warum du dich von ihm trennen möchtest? Weil ich mit der ganzen Situation nicht mehr klarkomme. Obwohl du ihm ja freie Hand gegeben hattest. Ja, aber doch nicht so. Na gut, das ist jetzt passiert, dass er ein Kind hat, aber du hast ihm gesagt, er kann seinen Sex sich woanders suchen. So hast du es mir gerade gesagt. Ja, aber, weißt du, Domian, das ist, weil ich in der Zeit vergewaltigt wurde von seinem Onkel. Mhm. Und ich habe ihm das ja erst 8 Monate später gesagt. Mhm. Aber das Kind ist ja zu dem Zeitpunkt da gezeugt worden. Und er sagt zu mir, das war eine Reaktion, weil er an mich nicht rankam. Ich war ja verschlossen, wie das passiert ist. Ich hatte ja mit ihm nicht direkt darüber gesprochen. Ich habe mich ja auf Toilette eingeschlossen, ich habe mich beim Duschen eingesperrt, dass er mich gar nicht mehr nackt gesehen hat und nichts. Ich habe ihn abgewiesen und da durch diese Reaktion... Aber das ist doch jetzt eine Verkettung von vielen unglücklichen Umständen. Meinst du denn nicht, dass wenn ihr beiden zum Beispiel mit zu einem Fachmann gehen würdet, du und dein Mann? Er wird da niemals hingehen. Liebst du ihn denn noch? Ich weiß es nicht. Da ist ja auch noch andere Geschichten mit Frauen. Noch andere Geschichten? Ja, er war ja jetzt im letzten Juli mit einer anderen Frau in Spanien gewesen. Ach so. Also laufen dann andere Sachen, so klar war mir das auch nicht am Anfang. Ja, er ist mal Taxi gefahren und die hatte er vor 2 Jahren kennengelernt. Da waren zwei Freundinnen, die kennen sich schon 20 Jahre, die beiden. Und die eine ist angeblich seine Seelenverwandte und mit der anderen hat er die Affäre gehabt. Ja, da stellt sich wirklich die Frage, warum seid ihr überhaupt noch zusammen als Ehepaar? Ja, ich weiß es auch nicht. Die Frage stellt sich dann wirklich, da könnte man auch sagen, weißt okay. Du, Domian, ich bin... eine sehr gute Hausfrau. Ich koche leidenschaftlich gerne, ich backe leidenschaftlich gerne, ich mache Pralinen selber. Ich mache alles schön zu Hause, immer mit Kerzen. Und du meinst, dass ihm das sehr gut gefällt und deshalb will er bei dir bleiben, weil du ihm so ein schönes Zuhause bereitest. Ja, meine Bekannten sagen alle schon, Mensch, verrückt, du rührst ihm sogar den Kaffee um. Wer macht denn sowas, ne? Ach, du rührst ihm den Kaffee um? Ja, ich bin so ein Typ. Ich mache alles, dann... Bist du vielleicht ein bisschen zu gutherzig, ne? Ja. Und lässt dir zu viel bieten. Ja. Und jetzt tut es dir schon sehr weh. Man hört es ja auch, wie du das erzählst. Und du bist ja auch ein bisschen durcheinander, was ja auch verständlich ist, wenn man dann darüber spricht. Das tut dir alles ja nicht gut. Ich habe auch mich mit ihm hier ausgesprochen. Und ich habe mit ihm gedacht, ja, da war ja nur zweimal was in Spanien. Und ich sag, weißt du, die Affäre, ich sag, das könnte ich dir ja verzeihen. Ich sag, ich würde dir das ja verzeihen. Ich sag, aber warum hast du nicht mit mir darüber gesprochen? Der verheimlicht immer alles von mir, Domian. Und das kann ich nicht länger ertragen. Genau, das kann ich verstehen. Der verheimlicht alles von mir. Vor allen Dingen denkst du jetzt, und das würde ich an deiner Stelle auch denken, wer weiß, was er noch verheimlicht. Ich habe einfach kein Vertrauen mehr. Und vor ein paar Wochen, so 8, 9 Wochen, das scheltert hier nachmittags. Ich gehe zur Tür, ich mache die Tür auf, da steht eine blonde Frau vor mir, so über 60. Aber sehr attraktiv auch, ne? Hat sie gefragt, wohnt der hier? Und ich sag, ja, das ist mein Mann, worum geht's? Ne, das möchte ich ihm selber sagen. Ja, die hat sich dann mit Name vorgestellt. Ich sag, wieder, möchten Sie ihn selber sagen? Ich bin die Frau. Ich sag, ich möchte schon gerne wissen, was Sie von meinem Mann wollen. Ne? Ja, und dann ist sie im Flur zusammengesackt und ich lieb den doch. Und warum tut er mir das an? Und wart ihr seid verheiratet? Da wusste ich nichts von. Und Petra, das klingt aber nicht gut. Das klingt aber wirklich so, als sollte es in die Richtung gehen, dass du dich von ihm trennst. Wenn es dir auch sehr schwer fällt, aber das sind ja so viele Merkwürdigkeiten und auch Verletzungen für dich. Ich habe schon mit einem Anwalt gesprochen, ich habe mir einen Rat geholt. Ja. Er hat zu mir gesagt, den kriegen sie nicht mehr geändert. Bitte? Den kriegen sie nicht mehr geändert. Ja. Er kennt meinen Mann auch schon jetzt 10 Jahre. Ach so, er kennt ihn sogar. Ja. Ich würde jetzt... Es ist eine komplizierte Geschichte und natürlich kann man da nicht so leichtfertig urteilen. Aber dennoch von dem Eindruck, den ich jetzt von dir habe, würde ich auch dazu tendieren und sagen, trenn dich von dem Mann. Es wird dir besser tun. Das möchte ich aber, dass wir das im Hintergrund jetzt nochmal ein bisschen vertiefen. Also meine Meinung wäre schon, ja, geh. Es reicht jetzt. Jetzt reicht es. Er kommt jetzt seit ein paar Tagen an und streichelt mich. Hat mir Moncherie geschenkt und... Ja, das macht's auch nicht mehr gut. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich sag, wie ist das denn jetzt? Ich sag, weil er ist einen Abend weggefahren, hat er gesagt, ich beende jetzt die ganze Geschichte. Da hatten wir uns so ein bisschen zerstritten. Und ich fahre jetzt und ich beende jetzt die Geschichte, sagt er. Und dann haben wir uns einen anderen Tag unterhalten und da sage ich, und? Nee, die Freundschaften von den beiden gibt er nicht auf. Ja, siehst du. da ist nichts mehr, aber die Freundschaften gibt er nicht auf. Vergiss es. Ich sag dann, müssen wir getrennte Wege gehen. Ja, genau. Peter, leg mal bitte auf und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. So, meine Grundmeinung habe ich dir gesagt. Ja. Und alles Weitere besprichst du erst mit Magdalena, meiner Psychologin. Mhm. Viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir, liebe Petra. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Annika, 19. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Annika, was geht's bei dir? Ich rufe an wegen meiner Mutter und ihrem neuen Freund, ja? Den ich seit einem Jahr knapp sexuell auch belästigt. Und der neue Freund belästigt dich sexuell? Genau, die sind seit 5 Jahren zusammen. Seit wie lange? 5 Jahre. 5 Jahre. Und ihr wohnt auch alle zusammen? Genau, alle unter einem Dach. Wer ist da noch außer dir? Gibt es noch andere Kinder? Ich bin Einzelkind. Also ihr drei wohnt unter einem Dach? Genau. In einer Wohnung, in einem Haus? Genau. Ja. Wenn ich duschen gehe, dann kommt er halt rein und sagt, lass dich nicht stören, Annika. Ich muss hier nur mich kurz fertig machen und halt sehe, wie er mich anguckt und wie er dann so Annäherung macht an mich. Und wenn ich an ihm vorbeigehe, dass er mir auf den Hintern haut. Und für ihn ist das halt alles nur Spaß. Nur ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das alles so widerlich finde, wo er mich richtig anekelt. Hat er das denn früher gar nicht gemacht? Früher habe ich das noch nicht so wahrgenommen. Da habe ich mal gedacht, vielleicht will er ein lustiger Vater sein, wenn er mich mal auf den Schoß nimmt und mir auf den Hintern haut oder so. Mhm. Nur jetzt geht es zu weit. Was war denn das, ich sag mal, das Weiteste, was er sich angemaßt hat, was er gemacht hat? Das Schlimmste, das Unangenehmste für dich? Das Weiteste war, wo er mir zwischen die Beine gegangen ist und angefangen hat, da zu massieren, als wir Fernsehen geguckt haben. Das ist aber schon sehr heftig. Ja. Und deine Mutter war nicht im Haus? Genau, immer wenn sie nicht da ist. Hast du deiner Mutter etwas erzählt davon? Ich habe sie einmal darauf angesprochen und dann meinte sie halt, weil mein Vater ist vor 7 Jahren gestorben. Und als sie ihn dann kennengelernt hat, meinte sie, zerstör mir das nicht und ich will mit ihm eigentlich glücklich sein und du weißt, wir sind existenzabhängig von ihm, weil er geht arbeiten und meine Mutter, die kann nicht arbeiten, weil sie schwer krank ist. Mhm. Und ich habe meine Mutter einmal darauf angesprochen, meinte ich so, Mama, er belästigt mich und dann meinte sie, hör auf, du zerstörst mir alles. Das stimmt nicht und er würde sowas niemals tun. Also sie glaubt mir nicht. Hast du ihr diese Sache mit zwischen die Beine greifen auch erzählt? Genau, ja. Das hast du ihr erzählt? Ja, und sie glaubt mir nicht. Wann war das mit den zwischen die Beine greifen? Jetzt knapp vor einem Jahr. Mhm. Und diese anderen Sachen, dies ins Badezimmer kommen, mal auf den Hintern hauen und so, wie oft passiert das? Eigentlich täglich. Täglich? Ja. Und immer so ein bisschen kumpelhaft, freundschaftlich, ja. Also soll so aussehen wie freundschaftlich, genau, wobei wenn man zwischen die Beine fasst, das ist dann nicht mehr freundschaftlich. Ja. Wie hast du denn da reagiert? Das ist ja eine heftige Situation. Ich weiß nicht, weil er ist auch ein bisschen aggressiv und er macht mir ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich gehe dann einfach immer weg und versuche, immer aus dem Weg zu gehen. Ich bin ein bisschen erschüttert, was heißt ein bisschen, über deine Mutter. Dass deine Mutter dich nicht ernst nimmt. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Früher, wo mein Vater noch gelebt hat, da waren wir eine tolle Familie, alles hat gestimmt. Nur irgendwie, als er gestorben ist, hat sie sich irgendwie von mir distanziert. Ich weiß es auch nicht. Also jetzt habe ich kaum noch Kontakt mit ihr. Hm. Also, da wird sich auch nichts verändern. Hast du keine Hoffnung, dass sie auf deine Seite rüberschwenkt? Das wird nicht kommen, meinst du? Nee, ich glaube nicht. Hm. Also der Tod von Papa, irgendwie ist sie ganz anders geworden seitdem. Hast du denn ganz am Anfang diesen, ich nenne ihn mal Stiefvater, war der am Anfang nett zu dir? Ja, der hat mir mal alles gekauft und wollte mein Herz gewinnen, ist mit mir mal spielen gegangen, ist mit mir Eis essen gegangen. Da habe ich immer gedacht, das wäre so voll der nette Mann. Mhm. Und jetzt ist einfach so, dass ich total Ekel vor ihm habe. Ja, kann ich verstehen. Wenn das so ist, wie du es gerade geschildert hast, finde ich es ganz schlimm. Ja. Hast du den Eindruck, dass er immer mehr versucht? Ja, auf jeden Fall. Wie merkst du das? Der will jetzt auch immer, meint es mir, Annika, lass mal in die Sauna gehen oder lass mal schwimmen gehen und will immer mehr mit mir unternehmen, immer mehr, immer mich öfter sehen und wenn ich bei Freundin bin, sagt er, warum bist du nicht zu Hause und ruft mich immer an. Mhm. Also es ist schon extrem. Wie oft hast du das deiner Mutter jetzt gesagt? Einmal habe ich sie darauf angesprochen. Und das liegt ja jetzt schon ein Jahr zurück dann? Genau. Warum versuchst du es nicht nochmal? Ich weiß es nicht. Ich habe immer Angst, dass ich es zerstöre, weil wir dann auch kein Geld mehr haben, weil er uns alles gibt. Ich weiß es nicht, wegen Papa auch. Ja, aber weißt du, wenn das so ist, wie du es jetzt gerade geschildert hast, finde ich, dass man auch als Tochter die moralische Pflicht hat, das der Mutter zu sagen. Benimmt er sich saumäßig? Ja, schon. Dir gegenüber, das ist noch fast freundlich ausgedrückt. Mhm. Und er hintergeht ja deine Mutter auch aufs Übelste. Mhm. Wenn er das und dann an der Tochter seiner Frau, das ist ja so schlimm, dass man gar keinen Ausdruck hat dafür. Echt extrem. Was machst du denn beruflich oder bist du noch Schülerin? Beruflich, ich mache im Moment mein Abitur, ich bin in der 12. Klasse. Ja. Und versuche auch dann irgendwie direkt danach eine Arbeit zu finden, sodass ich direkt hier ausziehen kann. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also wenn du, ich würde auf jeden Fall noch einmal mit der Mutter reden. Ja. Um hinterher, wenn man weiß ja nicht, wie die Dinge sich weiterentwickeln, dass du später sagen kannst, Mensch, ich habe es dir zweimal klar gesagt und du hast nicht drauf reagiert. Eigentlich reicht einmal schon aus, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Aber mach es nochmal. Mhm. Und je nachdem, wie sie reagiert, sieh zu, dass du so schnell wie möglich aus diesem... Ist das eine Wohnung? Ja, eine Wohnung. Wie groß ist die Wohnung? Zwei-Zimmer-Wohnung. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung nur? Da wohnt ihr zu dritt drin? Ja. Also du hast... Ja. Bitte? Genau, ja. Das heißt, du hast kein eigenes Zimmer? Mhm. Wo schläfst du? Im Wohnzimmer auf der Couch. Ja. Und die haben ein eigenes Zimmer. Das heißt, du hast auch gar keine Möglichkeit, dich mal zurückzuziehen irgendwohin. Nee. Auch keine Freundin mit nach Hause zu bringen. Die meiste Zeit versuche ich irgendwie draußen zu sein, auf der Straße und bei Freundinnen irgendwie unterzukommen, da zu schlafen, sodass ich eben so wenig wie möglich sehe. Mhm. Dann kannst du ja auch nie Freunde mit nach Hause bringen. Mhm. Schämst du dich, dass ihr so klein und beengt wohnt? Ja, sehr. Glaube ich. Was ist denn Stichwort Freund bei dir? Hast du einen Freund? Ja, ich habe jetzt auch einen Freund seit einem halben Jahr und ich lasse ihn auch nicht so an mich ran, weil ich immer noch so zusammenzucke, wenn er mich streichelt oder so. Ach so, ihr habt gar keinen Sex miteinander? Nein, ich bin noch eine Jungfrau. Ach so. Mhm. Hat er denn auch schon mal was Schlimmeres gemacht, der Stiefvater? Das mit dem Beine fassen, das war Schlimmste. Eigentlich das Schlimmste, aber ich glaube, dass da noch Sachen folgen. Mhm. Wie lange bist du mit deinem Freund jetzt schon zusammen? Ein halbes Jahr. Und ist der geduldig, dass du sagst, ich möchte noch keinen Sex, oder macht er dir Druck? Er macht mir schon Druck. Das ist dann auch eine schwierige Situation, ne, für dich. Mhm. Mhm. Aber da will ich dir nur sagen, lass dich da nicht unter Druck setzen. Ja, auf jeden Fall. Du musst das für dich entscheiden und du musst es auch wirklich wollen. Du darfst es nicht für deinem Freund zuliebe machen. Ja. Nur dann hast du auch wirklich Spaß dran. Mhm. Was sind denn so nach dem Abitur so rein berufsmäßig deine Wünsche und Träume, Annika? Ich weiß es nicht. Ich wollte am liebsten ins Ausland gehen, einfach weg hier von Deutschland, sodass ich gar keinen Kontakt mehr, ihn nicht mehr sehe. Also ich fühle mich hier gar nicht wohl, so in meinem jetzigen Leben. Ja, und die Verbindung zu deiner Mutter ist ja auch nicht so doll, dass du die auch gar nicht vermissen würdest. Nee, auf keinen Fall. Mhm. Wann machst du Abitur? Ich mache nächstes Jahr Abitur. Nächstes Jahr, gut, das ist ja noch eine ganze Weile hin. Ja, schon. Vielleicht solltest du dich mal informieren, dass du vielleicht früher schon rauskommst. Es gibt ja so Projekte. Frauenhäuser vielleicht. Ja, oder so betreutes Wohnen oder... Ja. Wo man dann auch, wenn man nicht viel Geld hat, wo man unterkommen kann. Würden wir dich gerne gleich auch noch informieren, wo du dich da schlau machen könntest und wo du dich hinwenden könntest. Mhm. Ich finde, du sollst so schnell wie möglich da raus, Annika. Wenn du deine Mutter nicht als Verbündete bekommst, musst du da raus. Ja. Und dann hast du gar keine Chance. Und dann in dieser Enge dieser Wohnung, da kann man sich ja fast gar nicht ausweichen. Man kann sich nicht ausweichen, ist gar nichts. Ja. Wahrscheinlich nur ein kleines Badezimmer. Ja, ein ganz kleines Badezimmer mit einer Dusche und einer Toilette. Wie machst du das denn? Du bist Schülerin, Abitur, da muss man viel lernen. Kannst du denn zu Hause überhaupt lernen in der kleinen Wohnung? Nein, nicht wirklich. Und wie machst du das dann? Nachts, wenn ich allein im Wohnzimmer bin, dann lerne ich. Also ist schon eine harte Sache. Schon extrem, ja. Und wie bist du in der Schule ganz gut trotzdem? In der Schule bin ich eigentlich ganz gut. Ja. Kann ich dir auch nur raten, dich da anzustrengen. Denn das ist deine Chance für ein besseres Leben. Jetzt sieht alles ziemlich, ziemlich eng und mies aus. Aber wenn du einen guten Abschluss hast, stehen dir ganz viele Türen offen und du kannst Dinge machen, wovon andere dann nur träumen können. Ja. Da musst du dich wirklich am Riemen reißen und ganz ehrgeizig sein. Wenn es irgendwie geht und wenn du Nachtschichten einlegen musst, lerne. Ist auch so, dass ich im Moment nur noch auf die Schule konzentriere. Ja. Ja. Was sind deine Lieblingsfächer? Mein Lieblingsfächer Mathe und Französisch. Wow. Das ist eine gute Kombination. Mathe und Französisch, wow. Nicht schlecht. Annika, also mein Rat ist, so schnell wie möglich da rauszukommen. Wir rufen dich jetzt nochmal an und geben dir mal ein paar Info-Telefonnummern, wie das so finanziell zu regeln ist für jemanden in deiner Situation. Vielen Dank, Domian. Ja? Sehr gerne. Du legst auf, wir melden uns. Okay, vielen Dank. Tschüss. Grüß auch an Chorweiler. An Chorweiler. Tschüss. Chorweiler ist ein Stadtteil in Köln. Aber vielleicht ist das auch ein Spitzname von irgendjemandem. Alexandra, 32, guten Morgen. Guten Domian. Alexandra, guten Morgen. Entschuldigung, ich bin sehr aufgeregt jetzt im Moment. Das macht gar nichts. Ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass mich jemand überhaupt zurückruft von euch. Alexandra, um was geht's denn? Ja, und zwar geht es um das Thema, was du vorletzte Woche hattest am Mittwoch, dieses Ich kann nicht loslassen. Ja, ja. Und zwar geht's um meinen Ex-Freund. Ich bin fast seit 4 Jahren jetzt ungefähr von ihm getrennt. Er hat die Beziehung beendet gehabt. Nach wie vielen Jahren? Nach fast 3,5 Jahren. Er hat sie beendet. Warum? Und zwar war Folgendes. Erstmal sind wir beide sehbehindert. Also ich bin sehbehindert, er ist blind. Ja. Und wir hatten uns halt ein Kind gewünscht. Und hatten das aber vorher abchecken wollen, medizinisch, ob das halt sich nicht vererbt oder so. Weil er hat halt immer gesagt, er möchte halt kein behindertes Kind. Was ich ja auch einerseits verstanden habe, weil jeder freut sich halt über ein gesundes Kind. Ja. Und dann wollte ich das halt auch abgeklärt haben schon mal. Und diesbezüglich haben wir uns halt auch oft gestritten und weil die ganze Situation, das nervliche Angespanntsein dann sich ja auch irgendwann mal entlastet hat, dann quasi dadurch. Und dann wollte er mir auch zu viel Sex. Also er wollte halt mehrmals am Tag, also so ja 3-4 Mal am Tag, manchmal auch 5 Mal. Dann hat er sich zwischendurch halt auch noch selber befriedigt. Aha. Und ja, das ist mir halt alles zu viel geworden. Ist er in deinem Alter? Ja, er ist 2 Jahre älter wie ich. Ja, aber er hat Schluss gemacht, nicht du? Er hat Schluss gemacht. Mit welcher Begründung? Ja, dass er sich halt das halt nicht mehr mit mir vorstellen kann, weil ich ja nie wollen würde, weil ich bin halt auch eine Person, muss ich dazu sagen. Ich brauche es halt sehr, sehr wenig. Also es ist nicht so, als ob ich nicht gerne mit meinem Freund geschlafen hätte und das genossen hätte. Aber eben nicht so oft wie er. Ich meine, die Frequenz ist schon sehr hoch, die du gerade geschildert hast. Ja. Also kann man sagen, dass der Sex der Hauptgrund war, weswegen er nicht mehr wollte? Ja, genau. Kann man sagen. So, ja. Nach 3,5 Jahren, vor 4 Wochen getrennt. Vor 4 Jahren. Ach, vor 4 Jahren? Entschuldigung, da habe ich mich bestimmt eben versprochen von lauter Aufregung. Jahren. Vor 4 Jahren. Oh, das ist aber eine lange Zeit. Und du hängst ihm immer noch heute nach. Ja, und ich kann halt auch mich nicht neu verlieben oder auf was Neues einlassen, weil ich halt eben noch so an ihm hänge. Hast du denn in irgendeiner Weise noch Kontakt zu ihm, mit ihm? Ja, so zwischendurch telefonieren wir mal oder sehen uns mal für 2-3 Stündchen. Er hat ja auch schon eine neue Beziehung. Er hat eine neue Beziehung? Ja, auch kurz nachdem wir getrennt waren, hatte er schon eine neue Beziehung. Und ist jetzt im Moment auch fest mit einer Frau zusammen? Ist jetzt auch im Moment fest mit ihr zusammen, wo ich auch sehr verletzt und traurig drüber bin und enttäuscht, dass er mich halt so schnell vergessen konnte quasi. Ja, aber jetzt hängst du ihm immer noch nach. Ja, und das ist halt mein Problem, weil ich weiß, dass es falsch ist. Mhm, das ist falsch. Ich weiß, dass ich mich auf was Neues einlassen müsste. Du müsstest dich auf was Neues einlassen. Aber ich kann es halt nicht. Halt aus meiner Haut nicht. Aber du musst dich dazu zwingen. Ja, das ist wahnsinnig, Alexandra. Das ist 4 Jahre her. Der Typ hat Schluss gemacht. Ja. Und er hat mittlerweile schon wieder eine neue Beziehung. Ja. Nach 4 Jahren muss man so radikal mit sich ins Gericht gehen, dass man aber auch jeden sentimentalen Gedanken und jede Sehnsucht direkt niederpitcht. Ja, ich habe das ja auch schon. Und das glaube ich dir nicht. Ich glaube, dass du dich da immer noch wieder reindenkst und reinsteigerst in die Sehnsucht und in die Fantasie. Ja, er will dich nicht mehr. Er hat eine andere Frau und er will dich auch nie wieder haben. Ja, ich habe ja schon mal zu ihm gesagt, dann sag mir wenigstens, dass du mich nicht mehr liebst, dann kann ich vielleicht eher los. Na, ich vermute mal, das muss er gar nicht mehr sagen. Aber er hat sich vor mich gestellt und hat dann zu mir gesagt, ja, du weißt ganz genau, dass ich das nicht sagen kann. Ja, pass auf. Weil es eben nicht so ist. Ja, dass ich das sagen ja, das ist gemein. Das ist gemein und bescheuert. Weißt du, was du machen musst? Du musst den Kontakt zu dem komplett abbrechen. Ja, wenn das so einfach das wäre. Das ist ganz einfach. Ja, das musst du einfach tun. Du musst nix wenn und aber. Du musst den Kontakt komplett abbrechen. Ja, für mich ist es ja noch nicht mal so einfach ein Bild, was ich von uns beiden hier noch an der Wand hängen habe oder seine Zahnbürste zum Beispiel, wenn er mal bei mir übernachtet hat. Wie grässlich. In den Müll steht damit. Immer noch. In den heute nach, jetzt gleich nach unserem Gespräch, in den Müll damit. Nur das sind die eigentherapeutischen Schritte, die man in solchen Fällen durchziehen muss. Jetzt nicht wenn und aber. Hm. Schmeißt du gleich die Zahnbürste weg? Ja, ich... Wenigstens die Zahnbürste, ja, Alexandra. Aber so. Dann ist immer noch das Bild... Ja, dann schmeißt das Bild auch gleich mit weg. Dann ist es ein Aufwasch. Und dann schreibst du ihm morgen eine SMS oder wie auch immer ihr kommuniziert und du sagst, ich will überhaupt gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Nur so geht es. Nur so geht es. Ab morgen bin ich halt erstmal in Urlaub mit meiner besten Freundin. Ja, egal. Also du musst es halt machen. Ich denke halt auch mal, vielleicht tut mir das auch mal ganz gut, dass ich mal so ganz Abstand habe. Ja, aber da musst du, wenn du zurückkommst, da müssen klare Linien vorgezeichnet sein. Ja. Mehr kann ich nicht sagen, Alexandra. Ich habe ja sogar schon versucht, halt mit jemandem halt vielleicht irgendwie zwischendurch halt mal was zu haben. Nein, du musst dich erst innerlich... Nein, du musst dich von ihm trennen. Es ist alles gesagt. Viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke. Meine Liebe. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wenn ihr noch ein bisschen mehr und ausführlicher über uns was erfahren wollt, dann empfehle ich euch nachtlager.de. www.nachtlager.de. Und hier ist Wolfgang. Wolfgang ist 52. Guten Morgen, Wolfgang. Ja, morgen, Domia. Hallo, Wolfgang. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, Domia, mein Thema ist unser Star für Oslo, Lena Meyer-Landrut. Ja. Und zwar bin ich darauf gekommen, vor ein paar Wochen, wo das erste Casting war, ja, bei den Stefan Raab, da hattest du in deiner Sendung gesagt, Mann, was die Lena da gezeigt hat, das war ja toll. Habe ich gesagt, ja, genau. So, ich habe die erste Sendung auch gesehen. Aha. Ich war so hingerissen. Ja. Ich habe alle Sendungen aufgenommen, habe auch schon die CD. Aha. Und muss sagen, ich habe jetzt nach etlichen Jahren wieder mal Lust, richtig diesen Grand Prix zu sehen, das ist wirklich mal was ganz Neues. Ich glaube auch, dass dieses Jahr ganz, ganz viele Deutsche den Grand Prix oder wie heißt der? Grand Prix heißt ja gar nicht mehr. Also dieses Grand Prix. Ich sage immer Grand Prix. Ja, genau. Dass die das gucken werden, weil alle fiebern für und mit Lena. Vor allen Dingen, was ich interessant finde, es gibt ja nun X-Casting Shows im Fernsehen. Mhm. Und wenn ich hier das andere sehe, hier bei RTL und so und mit Dieter Bohlen, wie die Leute denn so gekünstelt dahin gedrängt werden oder auch fertig gemacht werden. Ja. Und der Stefan Raab, der hat mit diesem Casting, deswegen war ich ja neugierig, möchte ich mal sagen, eine ganz neue Qualität reingebracht. Absolut, absolut. Ja. Aber das hat er vorher ja auch schon gemacht. Es gab ja mehrere Casting-Shows von Stefan schon. Und das waren Max kommt ja auch aus seiner Entdeckung. Das ist wirklich sehr vorbildlich und da können wir wirklich sagen, das ist toll gelungen, was da ARD, ProSieben und Stefan Raab zusammen auf die Beine gestellt haben. Und bei dieser Lena Meyer-Landrut habe ich von Anfang an mir gedacht, dass die vielleicht gewinnen wird, weil ich muss sagen, die Stimme mag vielleicht nicht die beste sein. Diese Jennifer Braun, die hat mehr Kraft hinter. Aber die Lena Meyer-Landrut, die singt ja nicht nur, die zelebriert oder Schauspieler auf der Bühne? Also, auch wenn uns die Oststaaten mal wieder keine Punkte geben und wir da haushoch verlieren sollten, ich glaube, sie wird nicht verlieren. Ich glaube, dass sie eine große Karriere machen wird. Und das ist erst der Anfang. Und ja, wann ist eigentlich der Grand Prix? Genau? 29. Mai. Ja, spannend. Sind wir alle dabei und gucken und drücken unserer kleinen Lena die Daumen. Ja, also ich glaube, die wird auch eine große Karriere machen. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie so frisch und so ehrlich auf die Bühne bleibt, wie sie jetzt ist. Hoffentlich bleibt sie so. Ja, man konnte gar nicht glauben, dass die mit 18 von der Schule das erste Mal auf die Bühne ist. Kann man gar nicht glauben. Nee. Aber hoffentlich bewahrt sie sich diese positive Naivität. Ja, ja, das stimmt. Lieber Wolfgang, schöne Ostern wünsche ich dir. Ja, ebenfalls. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Volker Thake. Wir gehen jetzt in eine kleine Osterpause und sind am 12. April wieder da. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest und eine gute Zeit und freue mich sehr, wenn es dann am 12. April wieder losgeht. Alles Gute bis dahin und bye bye. Tschüss.